Schon jetzt sei hervorgehoben, dass in den Vereinigten Staaten nahezu alles, was Namen, Rang und Ansehen besitzt, dem Freimaurerbunde angehört. Seit der Einführung der Freimaurerei in Amerika 1733 in Boston waren fast alle Präsidenten der Vereinigten Staaten Freimaurer, so zum Beispiel George Washington, McKinley, Taft, Roosevelt und Wilson. Bezüglich des Letztgenannten wurden Zweifel laut. Doch ändert dies nichts an der Tatsache, dass seine nächste Umgebung und seine vertrautesten Ratgeber Freimaurer sind, so der Vizepräsident Bruder Marshall, ein schottischer Hochgradmaurer, ist, desgleichen Bruder Lansing, Bruder Obersthause, Bruder General Pershing, dann der Präsident des amerikanischen Arbeiterbundes Samuel Gompers und unzählige andere. Aber auch in den übrigen Amerika gibt es eine Unmenge von Großlogen und Logen, so in Brasilien, in Chile, in Uruguay, in den zentralamerikanischen Republiken Costa Rica, Guatemala, San Salvador und so weiter. Sogar Haiti hat seinen Großorient mit 64 Logen und 4000 Brüdern. Und die Negerrepublik Liberia in Afrika, die uns den Krieg erklärte, besitzt eine farbige Großloge, die bereits seit 1867 arbeitet. Ein ähnliches Bild weist Australien auf, wo 5 Großlogen bestehen, denen 739 Logen mit rund 50.000 Mitgliedern angehören. Selbst in Japan ist das Freimaurerwesen verbreitet, nicht minder in China, wo Bruder Sun Yat-sen eine hervorragende Säule des Weltfreimaurertums ist. Die Gesamtzahl der Freimaurerlogen der ganzen Erde wird von freimaurerischer Seite mit 24.788 angegeben. Ihnen gehören insgesamt 2.358.140 Brüder an. Bedenkt man nun, dass die Logenbrüder doch zumeist strebsame, weltgewandte Leute sind, Journalisten und Kaufleute, Bankiers, Advokaten und Industrielle, zu denen sich noch viele Gelehrte, insbesondere aber zahllose Parlamentarier aller Länder der Erde gesellen, so kann man sich ungefähr einen Begriff davon machen, welch ungeheuren Einfluss diese fest organisierten Verbände auf die ihnen angehörigen oder doch nahestehenden Kreise ausüben. Dann kann man aber auch begreifen, welche Bedeutung den Freimaurern zuerkannt werden muss. Nicht ohne Grund erklärte schon im Jahre 1902 das englische Freimaurerblatt The Freemasons Chronicle auf Seite 319: Die Größe Britanniens ist das Werk der Freimaurerei. Denkt man weiter an die zahllosen gegenseitigen Beziehungen der Freimaurer, an ihr ständiges Streben, überall die Macht an sich zu reißen und die einflussreichsten Männer jedes Staatswesens sich einzugliedern oder sich wenigstens geneigt zu machen, so dämmert einem von selbst der Verdacht auf, diese Männer könnten wohl gar einen wesentlichen Anteil an dem Ausbruch des Weltkrieges haben. Und dieser Verdacht findet neue Nahrung, wenn wir uns vor Augen halten, dass die führenden Geister der letzten beiden Jahrhunderte fast ausschließlich Freimaurer waren, die bestrebt und befähigt waren, Geschichte zu machen. Von Bruder Voltaire angefangen, der die Geister in Bewegung setzte, über Bruder Napoleon den I. bis zu Bruder Poincaré herauf, von Bruder Benjamin Franklin, Bruder Jefferson, Bruder Washington, Bruder Lafayette bis zu Theodore Roosevelt und Wilson, von Mazzini und Garibaldi über Ettore Ferrari, Ernesto Nathan bis zu Bruder Sonnino, Salandra, Barzillai und D'Annunzio. Eine einzige Kette. Nicht zu vergessen Bruder Eduard VII., der von sämtlichen Freimaurern der Welt als größter Freimaurer betrachtet und gepriesen wird. Um zu wissen, ob dieser Verdacht begründet sei, ist es nötig, die politischen Ziele der Freimaurer an der Hand von Tatsachen einer kurzen Überprüfung zu unterziehen. Zunächst sei zugegeben, dass die deutschen Freimaurer ihrer überwiegenden Mehrheit nach mit Politik nichts zu schaffen haben, was sie auch unzählige Male in glaubwürdiger Weise beteuerten. Ganz anders die romanischen und angloamerikanischen Freimaurer. Bemerkenswert ist beispielsweise eine Äußerung Quartier Latentes, eines der bedeutendsten Führer der Freimaurer überhaupt. Er gab auf dem 2. Internationalen Freimaurerkongress in Paris vom 31. August bis 2. September 1900 ganz unumwunden zu, dass der Hauptzweck des von ihm gegründeten internationalen freimaurerischen Büros in Neuenburg in der Schweiz der sei, eine Vereinigung der freimaurerischen Kräfte des ganzen Erdenrundes herbeizuführen. Und zu welchem Zweck? Damit die Freimaurer einen Stützpunkt erhielten, von dem aus sie die Welt aus ihren Angeln heben könnten. Auch das Endziel setzte er den anwesenden Freimaurern, die aus allen Weltgegenden zusammengeströmt waren, mit kurzen, kräftigen Worten auseinander. Es ist die Errichtung der Weltrepublik. Nun könnte man einwenden, das sei doch nur die Meinung eines Einzelnen. Möge auch dieser Einzelne als Großmeister und Bruder des 33. Grades immerhin eine hervorragende Stellung im Freimaurerleben einnehmen. Dieser Einwand ist jedoch nicht stichhaltig, denn so wie Cartier Latente denkt eben ein Großteil der führenden Logenmitglieder, namentlich in Frankreich, England, in der Schweiz, in Italien und in den Vereinigten Staaten, vermutlich aber auch anderswo. Schon auf dem ersten internationalen Freimaurerkongress in Paris vom 16. und 17. Juli 1889, der als Jahrhundertfeier dem Andenken der glorreichen französischen Revolution von 1789 gewidmet war, wurde genau derselbe Gedanke zum Ausdruck gebracht. Das zu erstrebende Ziel sei die atheistische Weltrepublik. Bruder Francolin, der vom Grand Orient de France zum Festredner bestellt war, sagte es rundheraus: Der Tag wird kommen, an dem bei den Völkern, die weder ein 18. Jahrhundert noch ein 1789 hatten, die Monarchien und die Religionen zusammenstürzen. Dieser Tag ist nicht mehr ferne, das ist der Tag, den wir erwarten. Dieser Tag wird die allgemeine freimaurerische Völker- und Weltverbrüderung bringen. Das ist das Zukunftsideal, das uns vorschwebt. Unsere Sache ist es, den Anbruch dieses Tages der allgemeinen Weltverbrüderung zu beschleunigen. Für ungläubige Leser sei vorläufig noch ein drittes Beispiel angegeben, das aus der Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch des Weltkrieges stammt. Dies deshalb, damit man erkennt, wie derselbe Grundgedanke zu verschiedenen Zeiten bis auf die jüngste Gegenwart herauf die Geister beherrscht und allerorts zum Ausdruck gebracht wird. Vom 25. bis 27. Mai 1912 fand die Internationale Freimaurerkonferenz in Luxemburg statt, bei der abermals als Hauptziel die Vereinigung aller Freimaurer der Welt bezeichnet wurde. Dies sei unerlässliche Vorbedingung für die freimaurerische Weltrepublik, die dann auch einen wirklich gesicherten Weltfrieden zur Folge haben werde. Siehe amtlicher Bericht über die Luxemburger Konferenz, Neuenburg in der Schweiz, 1912, Seite 12.